Erster, das sind die letzten Worte von David. Er ist der Sohn von Ise. Gott hat ihn zum König gemacht. Er sang gerne Lieder für Israel. Zweiter, der Geist von Gott sprach durch mich. Seine Worte sind auf meiner Zunge. Dritter, der Gott von Israel sprach zu mir. Ein guter Herrscher muss Gott ehren. Er muss gerecht zu den Menschen sein. Vierter, er ist wie das Licht am Morgen. Er ist wie die Sonne ohne Wolken. Er ist wie Gras, das nach dem Regen wächst. Fünfter, Gott hilft meiner Familie. Er gab mir ein Versprechen für immer. Er macht alles sicher und gut für mich. Sechster, aber böse Menschen sind wie Dornen. Man kann sie nicht mit der Hand anfassen. Siebter, man braucht Eisen oder einen Speer für sie. Man verbrennt sie ganz mit Feuer. Achter, das sind die Namen von Davids Helden. Esbal war der Chef der drei Helden. Er tötete 800 Männer mit seinem Speer. Neunter, danach kommt Eliasar. Er war mit David bei einem Kampf gegen die Philister. Die anderen Israeliten liefen weg. Zehnter, aber Eliasar blieb stehen. Er kämpfte gegen die Philister. Seine Hand wurde müde. Gott gab einen großen Sieg. Elfter, danach kommt Sammer. Die Philister trafen sich auf einem Feld mit Linsen. Die Leute von Israel liefen weg. Zwölfter, Sammer blieb in der Mitte vom Feld stehen. Er besiegte die Philister. Gott gab einen großen Sieg. 13. Drei von den 30 Helden gingen zu David. David war in einer Höhle. Die Philister waren in einem Tal. 14. David war in der Festung. Die Philister waren in der Stadt Bethlehem. 15. David wollte Wasser trinken. Er fragte, wer bringt mir Wasser aus dem Brunnen in Bethlehem? 16. Die drei Helden holten das Wasser. David wollte es aber nicht trinken. Er goss es für Gott auf den Boden. 17. David sagte, ich darf das nicht trinken. Diese Männer haben ihr Leben riskiert. Das war wie ihr Blut. 18. Abisai war der Chef der 30 Helden. Er tötete 300 Männer mit seinem Speer. Er war sehr bekannt. 19. Er war ein wichtiger Anführer. Aber er gehörte nicht zu den ersten drei Helden. 20. Benaja war ein tapferer Mann. Er tötete zwei starke Männer aus Moab. Er tötete auch einen Löwen im Schnee. 21. Er tötete einen großen Ägypter. Er nahm dem Ägypter den Speer weg. Dann tötete er ihn damit. 22. Das alles tat Benaja. Er war unter den 30 Helden sehr bekannt. 23. Er war wichtig, aber nicht wie die ersten drei. David machte ihn zum Chef seiner Wache. 24. Asahel war unter den 30 Helden. Elhanan aus Bethlehem war auch dabei. 25. Sammer aus Harod war dabei. Elika aus Harod war auch dabei. 26. Heles aus Pelet war dabei. Ira aus Tekoa war auch dabei. 27. Abisa aus Anato war dabei. Sibbeschai aus Husa war auch dabei. 28. Zalmon aus Aho war dabei. Maharai aus Netofa war auch dabei. 29. Helet aus Netofa war dabei. Itai aus Gibea war auch dabei. 30. Benaja aus Piraton war dabei. Hidai aus Gas war auch dabei. 31. Abbil aus Araba war dabei. Asmavet aus Bahurim war auch dabei. 32. Eljaba aus Schalbong war dabei. Die Söhne von Jaschen waren auch dabei. 33. Jonathan, der Sohn von Sammer, war dabei. Ahiam war auch dabei. 34. Eliphelet aus Macha war dabei. Eliam aus Gilo war auch dabei. 35. Hetzro aus Karmel war dabei. Parai aus Arab war auch dabei. 36. Jigal aus Zoba war dabei. Bani aus Geade war auch dabei. 37. Zelek aus Ammon war dabei. Raharai aus Beerot trug die Waffen von Job. 38. Ira aus Jatir war dabei. Gareb aus Jatir war auch dabei. 39. Auch Uria der Hittiter war dabei. Es waren insgesamt 37 Helden.